Zu Ehren des gelungenen Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete Fassung 14 gaben das ZK und die Zentrale Militärkommission der Partei der Arbeit Koreas am 10. Juli ein festliches Bankett. Genosse Kim Jong-un erschien im Bankettsaal. Zum Bankett wurden die Funktionäre, Wissenschaftler und Techniker im Bereich Rüstungswissenschaft eingeladen, die zum erfolgreichen Raketentestschuss beitrugen. Zugegen waren dabei die verantwortlichen Funktionäre der Partei, des Staates und der Armee, darunter Kim Jong-nam, Fang Byung-so, Park Bong-ju und Choi Ryong-hae. Im Bankettsaal vom Haus Mongnan schritt Kim Jong-un zusammen mit seiner Frau Ri Sol-ju und denjenigen, die zum Raketentestschuss beitrugen, die Ehrenformation der Land-, See-, Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee und der Roten Arbeiter- und Bauernwehr ab. Beim Bankett hielt Fang Byung-so eine Gratulationsrede. Im Auftrag von Genossen Kim Jong-un beglückwünschte er die Rüstungswissenschaftler von ganzem Herzen, die durch die Entwicklung der interkontinentalen ballistischen Rakete von Juche Korea, eines mächtigen strategischen Waffensystems der Partei der Arbeit Koreas, den Gipfel für die Verstärkung der staatlichen Atomstreitkräfte in einem Atemzug erreichten und die Autorität des ZK der Partei der Arbeit Koreas zuverlässig verteidigten. Weiter betonte er wie folgt. Kim Jong-un traf eine strategische Entscheidung dazu, um jeden Preis die interkontinentale ballistische Rakete zu entwickeln, die die USA ins Herz treffen kann und direkt den Kurs auf den endgültigen Sieg zu nehmen. Weil die mehr als 70-jährige nukleare Bedrohung der koreanischen Nation durch den US-Imperialismus und die Sanktions- und Druckkampagne der feindseligen Kräfte nicht mehr zu dulden sind. So wirkte er trotz seiner Vielbeschäftigung mit allen Angelegenheiten der Partei, der Armee und des Staates als Chefkonstrukteur und Hersteller und Politkommissar der Gruppe für die Entwicklung der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 und teilte im gesamten Verlauf des Raketenbaus mit den Rüstungswissenschaftlern und Technikern Freude und Leid. Während der Entwicklung der interkontinentalen ballistischen Rakete wurde eine strategische Waffe geschaffen und ist eine treue Kampfformation, Forschungsgruppe der Elitewissenschaftler der Partei der Arbeit Koreas zur Welt gekommen, die nach der Forschung des ZK der Partei jedes Hightech-Waffensystem in kürzester Zeit perfekt entwickeln kann. Die Wissenschaftler, Techniker, Arbeiter und Funktionäre im Bereich Rüstungsindustrie sollen die Ehre und das Glück von heute im tiefsten Innern verwahren und die Sache der Partei für den Aufbau der eigenschöpflichen Atomstreitkräfte mit größeren praktischen Erfolgen unterstützen. Zum Schluss appellierte der Redner an alle Teilnehmer dazu, durch die serienweise Entwicklung und qualitative und quantitative Verstärkung der strategischen Waffensysteme koreanischer Art das Atomwaffenarsenal von Südkorea dynamisch zu festigen, dadurch den USA und ihren Handlangern bis zum Tag ihrer Kapitulation hintereinander folgende starke Schläge zu versetzen und für den endgültigen Sieg der koreanischen Revolution energisch zu kämpfen. Beim Bankett gab es einen Auftritt der Moranbong-Band.